Okay, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe des Filmechse-Podcasts. Uns ist aufgefallen, dass es jetzt ja gar nicht mehr so weit hin ist bis zum neuen Teil von Star Wars. Star Wars 7, das Erwachen der Macht im Deutschen. The Force Awakens im Englischen. Und wir haben uns heute mal zusammengesetzt, um mal über den zu reden, was wir davon erwarten, ob wir uns darauf freuen. Und da sind eigentlich die Meinungen relativ verschieden. Ich bin der Stefan und ich sitze hier mit Tim, Hi. John Hallo. und Niklas. Hallo. Und wir können ja einfach mal in die Runde fragen, so, ob man sich darauf freut, wie man, vielleicht nur ganz kurz, wie man die alten fand. Und ich fange da am besten an mit John, der da, glaube ich, die geringsten Erwartungen hat. Genau, was ich aber gar nicht so negativ finde eigentlich. Ich habe relativ niedrige Erwartungshaltung, das stimmt. Deswegen macht es mir eigentlich noch mehr Spaß zu sehen, wie dann die anderen, die so große Erwartungshaltungen in diesen Film setzen, dann entweder mit dem neuen Film zufrieden sind oder auch nicht. Ich habe die alten Filme gesehen, alle, die neuen, neueren natürlich auch. Wurde nie so sehr gepackt von der gesamten Filmreihe, aber habe sie gern gesehen und freue mich auch auf den nächsten Teil tatsächlich. Aber es ist jetzt nicht kein Highlight für mich. Okay, und gibt es auch einen Grund, warum du dich freust? Einfach nur, weil du die alten auch gut fandest. Genau, und weil ich Okay. vom Trailer her das sah eigentlich gar nicht so schlecht aus, fand ich. Also werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Ja, und wie gesagt, weil meine Erwartungen nicht, wie kann man sagen, weil ich nicht enttäuscht werden kann vom neuen Film eigentlich. Ja, Gute Einstellung. die teilen wahrscheinlich nicht viele. Wobei ich auch sagen muss, ich bin jetzt auch an dem Film interessiert, aber mehr daran, was es überhaupt für ein mediales Ereignis ist, Absolute Bombe einfach. was da einfach auf uns zukommt. Dass der Trailer und die Erstansage kam raus vor wie vielen Jahren? 4 Jahren? Also ich weiß noch genau die erste Ansage, sorry, dass ich das unterbreche. Nee, nee. Die war von J.J. Abrams, wie er in dem Camp stand, glaube ich, das sie gebaut hatten in der einen Wüste, wo sie quasi, also ich denke mal, Tatooine nachdrehen. Und es war für irgend so eine Competition von wegen gewinne irgendwie eine Statistenrolle am Set oder irgendwas Großes war das auf jeden Fall. Das war, lass uns mal überlegen, wann kam denn der erste Teaser raus? Da wo man das erste Mal quasi das Dreierlichtschwert gesehen hat und so weiter und so Anfang des fort. Jahres Ich vielleicht? glaube auch im Februar Nee, oder nee, nee, so. nee, nee, der kam früher raus. Der kam raus im, warte. Ich glaube, das war das erste Novemberwochen, das war das erste Novemberwochenende oder das letzte Novemberwochenende 2014, da kam der raus. Okay. Und ich glaube, so Anfang 14, Mitte 14 gab es schon so die ersten Set-Videos und so weiter, ja. Irgendwie sowas. Ja, aber da war der Hype ja schon. Schon Der war längst da, schon längst natürlich. da. Ist. Ich meine jetzt, in dem Moment, wo angekündigt wurde, Disney meint, ja, wir haben jetzt Star Star Wars Wars gekauft, gekauft, ja. aber wohl, das hatten sie wahrscheinlich schon früher. Und dann sagen sie einfach, ja, wir machen übrigens Teil 7, 8 und 9. Und dann von da war ja schon klar, was da auf einen zukommt. So Ich eine glaube, das war der Trilogie. gewaltigste Hype, den ich jemals erlebt habe. Einfach nur durch eine Announcement, einfach nur durch ein Announcement von wegen, ja, wir machen drei neue Star Wars Teile und das Internet ist komplett ausgefreakt. Ja. Ja. Eben. Und ja, Niklas, freust du dich denn auch darauf oder wie ist deine Einstellung? Ja, ich freue mich auf jeden Fall, habe auch einigermaßen hohe Erwartungen an den Film. Hoffe zumindest, dass er so ein bisschen wieder an die Klasse von Episode 5 rankommt, weil mir die Reihe von 1 bis 3 nicht so ganz gefallen hat. Und ich hoffe auch, dass er wieder zu dem Humor von den älteren Filmen zurückfindet, mit Figuren wie Han Solo und C3PO und so. Jo, der ist, also Da Han komme ich Solo ist vor. ja dabei. C3PO. Weiß nicht, ob C3PO dabei C3PO ist. weiß ich auch nicht. C3PO hat man zumindest bisher noch nicht gesehen. Ne? Ja, und was ich auch ganz positiv finde, wo ich aber noch nicht weiß, wie das umgesetzt wird, dass angeblich die Effekte sich wieder so ein bisschen, also der ganze Look des Films sich so ein bisschen orientiert an den Film aus den 80ern und nicht mehr diese glatte Videospielästhetik hat wie in Episode 2 und 1. Befürchtung habe ich halt so ein bisschen, dass es von Disney ist, aber das, Nein, aber ja. warum? Also Disney hat so viele Filme in der Hand. Also Ja, aber genau das ist das Problem, dass sie das wirklich in ihrer Hand haben und die ziemlich entscheidend darüber sind, was Phase ist und was nicht. Was Ja gut, aber man kann jetzt nicht sagen, dass die Marvel-Filme schlechte Filme sind. Nee, auf gar keinen Fall. Aber so ja, zum Beispiel hätte Age of Ultron besser sein können, denke ich mal, wenn Disney nicht so die Hand drauf gehabt hätte. Ja, das kann sein. Wobei bei Marvel ja auch noch Marvel. Also ja, Marvel oder Disney. Das ist sowieso noch kompliziert. Ne? Also aber ich glaube weniger, dass Disney Marvel sagt, was sie zu tun haben, das als schon. Dass Marvel sagt, was Phase ist. Ja, ich hatte halt Befürchtung, dass das vielleicht ein bisschen zu weich gespült ist, wenn es von Disney ist. Weil ich halt auch von so andere Filme jetzt irgendwie, zum Beispiel Tim Burton, Alice in Wonderland, der wurde ziemlich von Disney quasi beeinflusst, von dem Studio. Musste quasi dafür kämpfen, auch dass die Raupe eine Wasserpfeife rauchen darf in dem Film. Und ja, deswegen habe ich da so ein bisschen Bedenken. Da kann man mal anmerken, ne, wenn man immer sagt, weil bei Disney geht man halt immer von den ganzen jugendlichen Filmen aus, so Disney hat auch vom Dusk Till Dawn gemacht, ne? Ach so, okay. Nur so als Nebeneffekt. Also, okay. Und das ist nicht der einzige Film von dem Kaliber, den Disney gemacht hat. Also Disney ist, trägt nach außen hin natürlich diese kinderfreundliche Rolle und so weiter, aber die haben auch ganz andere Filme produziert. Ja. Und ich denke auch bei, also bei Alice in Wonderland, das war halt als Kinderfilm ausgelegt. Ja. Und bei Star Wars sollen sicherlich auch Jugendliche rein, aber die Hauptzielgruppe ist ganz klar die, die alten Filme gesehen haben. Ey, so, ich meine, wie gesagt, Disney macht auch Marvel und in vielen Marvel-Filmen sind auch Nazis mit eingebunden, so. Also ich letztendlich, ne, ist jetzt, ja. Okay, dann verflüchtigen sich meine Bedenken so ein bisschen. Ich glaube aber, was du gesagt hast, dass du hoffst, dass es sich ein bisschen wieder an die alten Teile anpasst. Mhm. Ich denke, das werden sie schon machen, weil sie haben ja das Echo jetzt auch ein paar Jahre später dann gehört, weil eigentlich jeder, der sich selbst Star Wars-Fan nennt, der bezieht sich dann auf die alten Teile, kann den neuen zwar immer noch hier und da ein bisschen was abgewinnen, aber ich glaube, fast jeder hofft, dass sie sich etwas mehr den Alten wieder annähern. Mhm. Ja. Ja, da gab es auch dieses Set-Video, ich weiß nicht, ob du genau das meintest, wo sie halt gezeigt haben. Ich glaube mehrere, ja. Also wo sie wirklich gezeigt haben, dass sie Puppen benutzen und Preps. Ja, das habe ich auch gesehen. Preps und keine, da, wo Simon Pegg auch einmal kurz drin war? Ja, ich glaub, ja genau, das, ja, das habe ich auch gesehen. Also, das kam aber erst letztens raus. Wo sie auch wirklich zeigen, oder wo sie halt auch zeigen, dass dieser kleine Roboter, den man in den Trailer sieht, der kleine Roboter, den man im Trailer sieht, der ist ja auch nicht animiert, der ist ja wirklich voll funktional. Und also ja, also niemand will, glaube ich, das, was in den ersten drei Teilen passiert ist mit den Special Effects, weil es einfach scheiße aussah. Also, wenn ich mal sagen kann, was ich so von halte. Also ich finde es ein bisschen schade eigentlich. Zum einen, dass sie Star Wars 7 machen, weil aus dem einfachen Grund, dass die Geschichte von Star Wars ist ja eigentlich erzählt. So. Also George Lucas hat sich ja mal hingesetzt und meinte, die Geschichte von Star Wars ist das Leben von Darth Vader. So. Und das hat ja Star Wars 1 bis 6 gemacht, und zwar auch so, wie es kein anderer Film, Reihe auch jemals gemacht hat, von das kleine Kind wird erwachsen, wird zum Bösewicht, wird alt und stirbt vorbei. So, und das ist Star Wars 1 bis 6 abgeschlossen mit allem drum und dran, perfekt, müssen wir nicht mehr drüber reden. Und George Lucas meinte eigentlich immer, das ist seine Geschichte halt, und die will er erzählen, und wenn die erzählt ist, dann macht er nichts mehr. Und jetzt kommt halt 7, 8, 9, was er natürlich damit irgendwie nichts mehr zu tun hat, weil Darth Vader ist tot. So. Wissen wir nicht, vielleicht kommt er auch wieder, ich habe eigentlich die Bücher gelesen, und Spoiler jetzt, so, der kommt da nicht wieder. Weil die Bücher ja nicht mehr Kanon sind. Hm? Die Bücher sind ja kein Kanon. Es wurde ja gesagt, dass nur die Filme gelten. Ja. Und zum anderen muss ich aber auch sagen, es ist genauso wie mit dem Hobbit. Also zum Beispiel kam die Hobbit-Trilogie, war jetzt nicht so schlecht wie die alte Star Wars-Trilogie zum Beispiel aus meiner Sicht. Da war die alte Hobbit-Trilogie immer noch, die neue Hobbit-Trilogie immer noch sehr viel besser als die neue Star Wars-Trilogie. So. Aber es gibt dann immer diese Augenblicke, wo ich mich einfach freue und denke, fuck it, so, jetzt habe ich diese 20 Minuten, die super geil waren, wo ich wieder in dieser Welt drin bin. Selbst wenn jetzt Star Wars 7 irgendwie nicht so toll werden wird und vieles davon mir vielleicht jetzt nicht gefallen wird, wird der Film bestimmt 2 Stunden mindestens lang sein. Bestimmt werden 30 Minuten davon mir ziemlich gut gefallen. Und dann freue ich mich einfach wieder darüber, dass ich 30 Minuten neue Star Wars Universumswelt genießen kann, so ungefähr. Und denn zu diesen, zu den Effekten und so weiter aus Star Wars 1, 2, 3 quasi, die von so vielen Fans halt gehatet werden. Also wenn sie das nicht machen würden, wenn sie jetzt tatsächlich normal eine Trilogie machen, die genauso auf Effekten basiert, ich glaube, das wäre das Dümmste, was man jemals in der Filmindustrie gemacht hätte. Also die sind ja nicht vollkommen behindert, so ungefähr. Und aber das, also dass Star Wars 1, 2, 3 so aussah, so videospielmäßig, lag ja auch ganz viel daran, dass George Lucas wollte ja mit den Filmen demonstrieren, wie krass digital ist. Das habe ich auch erwähnt in dem Podcast, der bereits schon veröffentlicht wurde, wo ich über quasi digitales Drehen und Filmdrehen rede. Nämlich, dass der allererste Film aller Zeiten, der jemals digital gedreht wurde, war Star Wars 2 Attack of the Clones. So. Davor wurde noch kein Film jemals digital gedreht. Es gab zwar ein oder vielleicht zwei Filme maximal, die vielleicht einen Monat oder so vor Attack of the Clones rauskamen, die auch digital gedreht wurden, aber das nur, weil Attack of the Clones in der Post-Production einfach so lange gebraucht hat wegen den ganzen Effekten, bis er fertig war. Also es war der erste Film, der komplett digital gedreht wurde und damals auch nicht mit den heutigen läufigen digitalen Kameras wie Red oder Arri, sondern mit Sony-Kameras und so weiter und so fort. Und da ist quasi, um das jetzt mal total flach zu erklären, der Bereich zwischen dem hellsten und dunkelsten Punkt, wenn du auf Film drehst, ist ganz groß. Und da kann ganz viel, es gibt ganz viele verschiedene Ebenen quasi, von wegen halbdunkel und nicht ganz so dunkel und ein bisschen heller, ein bisschen heller, ein bisschen heller, ein bisschen heller. Und im digitalen Drehen hat sich das jetzt langsam angepasst, aber früher gab es das nicht, da war der Bereich ganz klein. Und deswegen musste auch ganz viel vor Greenscreen und Bluescreen gedreht werden, damit das alles so funktioniert und man quasi in der Post, wenn man es digital einsetzt, dass man alles an die Helligkeit anpassen kann. Deswegen hat es diesen Look so. Nichtsdestotrotz waren die Effekte in 2.3 damals das krasseste, was es gab. So, und ich finde zum Beispiel die Effekte in Star Wars 3 sind immer noch verdammt gut aus, wenn man sich Star Wars 3 heutzutage anguckt. Ja. Da waren teilweise Dinger dabei, wo ich heute noch denke, fett. Also zum Beispiel, wenn Star Wars 3 ganz am Anfang diese fette Schlacht über Coruscant ist, oben, wenn sie Palpatine befreien und so weiter mit Count Dooku, genau, sieht total heftig aus. So. Und das wurde halt animiert 2004. Und das, also LucasArts ist animationsmäßig top-notch, da kommt so gut wie gar nichts ran. Also eventuell vielleicht noch Wetter von Peter Jackson halt, aber ansonsten kommt da gar nichts ran. Und die Bilder... Ich schon seit den 80ern Industrial Light and Magic. Ja, genau. Hat er ja gegründet, glaube ich, für Teil 5. Für Star Wars 5 hat er es gegründet. Ja, ich glaube, für 4 gab es es noch nicht. Und für 5 hat er es dann, glaube ich, gegründet. Und letztendlich Star Wars 7, also ich finde, was mich gewundert hat, ist, ich weiß wirklich nicht, ob die auf Film oder ob die digital gedreht haben, Star Wars 7 jetzt. Ich würde eigentlich denken, Film, weil Abrahams, glaube ich, bisher nur auf Film gedreht hat. Also es geht eigentlich nur so, weil, ich weiß nicht, kennt ihr von Abrahams den Blendeneffekt, den er immer hat in seinen Filmen? Ja. Also er hat zum Beispiel Star Trek gemacht, er hat Star Trek Into Darkness gemacht, er hat Super 8 gemacht. Und ein Blendeneffekt ist, wenn du... Jetzt wird es voll technisch, sorry. Das ist ja nur eine Kamera sich bewegt, dann kommt ja dieses Licht. Ja, aber das geht aber auch nicht in allem. Also quasi, es gibt zwei verschiedene Arten von Linsen. Und auf Filmkameras kommen anamorphotische Linsen rauf, heißen so. Es gibt auch anamorphotische Linsen für eine digitale Kamera, und da brauchst du einen Adapter, den du auf die digitale Kamera rauf machst und dann die anamorphotische Linse und dann geht das alles. Und wenn du in die anamorphotische Linse quasi mit der Taschenlampe reinleuchtest, in einem bestimmten Winkel, dann kommt so, hast du einen Lens. Okay. Und also generell wird es ja als hässlich angesehen, du versuchst immer die zu vermeiden, wenn du auf Film drehst, aber er findet die irgendwie nice. Ich fand die zum Beispiel in dem allerersten Star Trek auch voll geil. Und da hat er sich nämlich eingesetzt, weil er meinte, wenn du quasi aus dem Off-Camera-Bereich in die Kamera leuchtest und das Leuchten kommt von irgendwas, was außerhalb des Bildes ist, dann vermittelst du dem Zuschauer das Gefühl, dass da noch ganz viel ist und so weiter und so fort. Quasi, dass das Bild da nicht zu Ende ist, was an sich ein geiler Gedanke ist und was offensichtlich vollkommen funktioniert hat. Aber er hat es halt ein bisschen übertrieben. Ja. In Super 8 und vor allem in Star Trek Into Darkness, wo du einfach schon dachtest, fucking Lensflare, der 10 Sekunden dauert und du konntest nichts mehr sehen. Ja, Super 8 hat auch so die von so einem Video. Da passt das dann auch schon. Ja, genau. Und also ich habe nicht einen Lensflare, glaube ich, in den Star Wars Trailern gesehen. Also ich glaube nicht. Und die Star Wars Trailer sahen rein optisch digital aus. So kann mir keiner was sagen. Also kann auch genauso gut auf Film gedreht sein und dann digital gegradet sein, so an sich. Aber sieht relativ digital aus. Die Effekte sind bombastisch, müssen wir nicht drüber reden. Aber ich finde auch, dass die Effekte nicht so krass sich einbinden, wie ich dachte eigentlich, wie sie es machen. Also ich finde, man erkennt immer noch, dass es digitale Effekte sind, da haben es andere schon nicer gemacht. Aber ist jetzt auch nur der fucking Trailer-Look. Und wir reden hier über den Trailer, der weiß nicht, wann kam der raus, im März oder sowas? Ja, fast ein Jahr. Ja. Und Jahr. Ne, da ist die VFX ja immer noch nicht fertig. So, da ist das Grading ja auch noch nicht fertig. Es wird noch 10 Millionen Mal überarbeitet und im fertigen Film sieht es komplett anders aus. Also das werden die, glaube ich, schon ziemlich, ziemlich gut machen. Und ich weiß, weiß irgendwer, ob George Lucas mit Industrial Light and Magic die Effekte macht? Also ich weiß nicht. Ich glaube, George Lucas hat das ganze Projekt der nicht abgegeben. Der ist komplett raus. Ja. Also ob sein, ob ja, ja, aber ich meine, ILM, ob die Effekte machen? Also ich bin mir sicher. Also ich könnte es glauben, ja. Aber was für ein Studio stand denn hinter Star Trek? Also wäre es nicht logisch, dass Abrams... hinter Star Trek? Wer stand denn hinter Star Trek? Googeln. Ich bin mir nämlich echt nicht sicher, wer Star Trek, aber ist auch egal. Jedenfalls... Also ich freue mich schon drauf, keine Frage. Um zum Kern zurückzukommen. Genau, nach diesen 15 Minuten langen Ausweichung. Ich bin vor allem darin interessiert, wie der Film Box-Office-mäßig ausrasten wird, also rein von den Einnahmen her, weil ich glaube, das wird super interessant, weil dieses Jahr war eh schon over the top, total, mit so vielen Filmen. Und wir haben jetzt 7 Milliarden Dollar Filme dieses Jahr, das ist vollkommen krank, so, das gab es noch nie. Und ja, wir reden hier über Star Wars, ne? Also muss man nicht drüber reden, dass er eventuell endlich mal die Chance hätte, so James Cameron den 1- und 2er-Ton ein bisschen abzuschlagen, nachdem Jurassic World es ganz knapp nicht geschafft hat, leider Titanic zu besiegen. Ja. Avatar und Titanic sind auf 1 und 2. Richtig. Also auf jeden Fall wird sich das Märchen da ist auch wieder ganz gut verkaufen, glaube ich. Also es ist auch so eine Sache, ne, weil ich weiß noch, also ich lese mich immer sehr gerne durch Box-Office-Foren durch und nichts wird heißer diskutiert als The Force Awakens so ungefähr und da haben auch ganz viele verschiedene Meinungen, weil da sind ganz viele User, die quasi schon zu Star Wars 1, Phantom Menace Zeiten sich darüber unterhalten haben in den Foren, weil so lange gibt es die schon. Da waren auch alle, ja, wird alles brechen, wird alles auseinandernehmen und so weiter und es ist dann halt überhaupt nicht passiert. So. Und dieses Jahr gab es mit Jurassic World die krasseste Bombe, was es Box-Office-mäßig seit Ewigkeiten nicht mehr gab. Und da ist jetzt halt die Diskussion, ob der an Jurassic World vorbeizieht oder halt nicht. Und einfach nur auf Platz 2 geht so ungefähr. Weiß man halt nicht, weil man nicht weiß, wie groß der, wie heißt es, der Faktor, wenn was ganz Langes, was ganz lange her ist, mal wieder hinkommt. Danke, genau. Wenn der Nostalgiefaktor, also wie groß der ist, dass zum Beispiel Mark Hamill wieder dabei ist und so weiter und dass es halt ein Star Wars ist, der nicht so aussieht wie die neue Trilogie und so weiter und so fort, weil es wirkt irgendwie so, als wäre das jetzt der erste Star Wars seit Episode 6, irgendwie sowas, weil die anderen hat man irgendwie so verdrängt, auch wenn ich Star Wars 3 eigentlich mal verteidige und sage, es ist ein ziemlich guter Film. Ja, Punkt, ich höre es auf zu reden. So. Ja, wo fängt man dann jetzt wieder an? Ja, also, ja, wir waren jetzt beim Box Office. Also für mich, es steht ja außer Frage, dass Star Wars da, also vom Erfolg ist ja klar, die werden eh alles zerreißen. Ah. Erstmal zu der Zeit. Was ich auch gelesen habe, ist, dass wenn er ins Kino kommt, ich weiß jetzt nicht wo genau, aber ich glaube in einer gewissen Region, ich weiß nicht, ob es Deutschland, Berlin oder so war, haben wir immer gesagt, ja, wenn Star Wars kommt, im IMAX-Kino zeigen wir nichts anderes. Wir zeigen Star Wars. Also da sieht man schon, was die Kinos sich auch von den Filmen auch hoffen. Und auch mit Merchandise, ich habe schon gesehen, Müsli-Packungen haben schon wieder Star Wars-Spielzeug drin, obwohl der Film in 2 Monaten kommt. Und Kinder, es gibt schon wieder Lego-Figuren und alles, also völlig abartig. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, wir haben jetzt gesagt, jeder von uns freut sich auf den Film. Manche mehr, manche weniger, aber insgesamt freuen wir uns. Und ich glaube, dass von dem Informationsgehalt für den Film, wo wir auf einen Nenner kommen, ist, glaube ich, der Trailer, den wir alle gesehen haben. Ja. Aber meinen wir auch alle denselben? Also ich meine, der, ich habe beide gesehen, den Mark Hamill spricht. Ja. Als Luke. Ich kenne nur 2. Nein, das sind ja alle. der am Anfang in der Wüste mit diesem Lock. Ja, genau. Genau. Den meine ich, genau. Ja, dann super, ich, total. Super, total. Dann würde ich sagen, reden wir am besten über den Trailer. Ob es da Sachen gibt, die uns besonders freuen. Und wir nehmen vielleicht mal Han Solo am Ende raus. Das ist ja relativ klar. Sehr von halt. Ich fand es so lustig, dass ich habe mich, bevor der Trailer irgendwie rauskam, habe ich mich mal hingestellt und meinte, um einen guten Star Wars Trailer zu machen, brauchst du eigentlich nicht viel. Du brauchst. Nee, du brauchst das Lukas-Symbol, du brauchst die Filmmusik, die anfängt von dem Binary Sunset und dann irgendeine krasse Aufnahme. Und es exakt so fängt dieser Trailer an. So, es kommt die Filmmusik von John Williams und es kommt eine super Total und das reicht dir. So, das reicht dir, um ins Kino zu gehen. Dann siehst du irgendwo noch ein abgefucktes, nices neues Lichtschwert und dann bist du eh vorbei. Dann gehst du eh ins Kino. So, das ist. Dazu brauchst du nicht viel. Aber ich finde, dass. Ja, also der Trailer ist. Also man muss sich jetzt nichts vormachen. Der Trailer ist genauso gemacht wie jeder andere große Blockbuster-Trailer heutzutage. Aber verliert nicht zu viel, das finde ich auch nicht. Ja, das mal. Ist halt J.J. Abrams. Also ja, J.J. Abrams dafür Trailer. Sehr bekannt, dass, ja. dass bis zum Schluss nichts rauskommt. Wobei es ja jetzt auch schon so. Vergleich mal bitte den ersten Star Trek Into Darkness Trailer mit jetzt dem Star Wars Trailer. Ich glaube, die sind ziemlich deckungsgleich, wo einfach nur Benedict Cumberbatch redet und du siehst die nicen Bilder. Und hier sollte halt Mark Hamill reden, natürlich in der hellen Rolle, einmal in der Bösewicht-Rolle, aber und dann kommt Dröhnen und dann kommt krasse Action, dann ist halt vorbei. Also es gibt auch bei Vimeo, glaube ich, hat sich irgendwer einen Witz gemacht und hat die Elemente von heutigen Trailern genommen und dann immer und dann da kommt halt, und dann kommt irgendwer hat irgendwas tiefgründig gesagt. Und dann schneidet der 30 Filmtrailer aneinander, wo genau das passiert. Und das macht er so 8 Stationen durch und sind halt Trailer aufgebaut. Aber natürlich war der atmosphärisch, natürlich war der stimmig, so darüber müssen wir nicht reden. Natürlich gibt es auch wieder die jeweiligen eine Sekunde zeigende schwarzes Bild. Ja, gibt's auch. Dann gibt es einen Boom. Überall. Deswegen muss ich so lachen, als J.J. Abrams beim ersten Trailer gesagt hat, ja, eine Woche noch, dann kommt unser 80-Sekunden-Trailer, aber de facto waren es ja 60 Sekunden, wenn man die schwarzen Bilder einfach alle rausnimmt. Ja. Ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? Wir haben den Trailer alle gesehen. Genau. Ich finde, also ich finde es aber auch gut, dass sie sich halt auch trotzdem immer noch was trauen. Ne? Also sie hätten sich jetzt auch einfach hinsetzen können und sagen können, okay, nachdem 1, 2, 3 so verkackt hat, so halten wir uns wirklich nur an die ganzen alten Sachen, aber das haben sie ja nicht gemacht. Aber du siehst ja zum einen so, also du musst ja ein fucking Star Wars schon nur eine kleine Schraube drehen und dann startet ja schon eine Diskussion, die die ganze Welt bewegt. Also du machst ein Lichtschwert, wo jetzt einfach nur an zwei Seiten nochmal zwei kleine Enden quasi kommen und der Laserfluss sieht ein bisschen anders aus und was ist da los, so ungefähr. Und ja, ich mein, gab es Diskussionen, ob es denn logisch sei, dass der Laser aus den Seiten kommen kann. Ich meine, es ist ein Laserschwert. Ich kann mal nicht logisch. Darf ich da kurz mal was spoilern? Darf ich? Danke. Okay. Das steht nämlich im Star Wars Buch Nummer 10, glaube ich. Kann mich auch komplett irren, aber es wird auf jeden Fall in Büchern erklärt, dass Lichtschwerter funktionieren ja mit so einem Stein, ne? Und der Stein, der da drin ist in diesem Lichtschwert, ist ein besonders starker und der ist so stark und so viel stärker als die anderen, dass der quasi entladen werden muss an den Seiten, bevor der richtig zum Lichtschwert gebündelt werden kann vorne. Und im Buch steht auch, dass der Lichtfluss auch anders aussieht als beim normalen Laserschwert. Und das ist wahrscheinlich denn das in dem Film, weil wird ja genauso beschrieben. Ja, ich habe auch gelesen, dass er sich das Schwert wohl selber zusammengebastelt hat oder so. Und deswegen ist es so aussieht. Aber es sind halt alles nur Theorien. Und was mir jetzt gerade wieder eingefallen ist, was ich eigentlich sagen wollte, war ja, das perfekte Beispiel mit Abrams und geheimes Tuerei und so war ja Into Darkness, wo ich den Trailer gesehen habe und einen komplett anderen Film erwartet habe. Also ich weiß nicht mehr genau, was ich erwartet habe, aber es war nicht das, was ich am Ende gesehen habe. Ey, wobei du mal meintest, du findest den Trailer gut. Ja, den Trailer fand ich auch gut. Aber deswegen fand ich am Ende den Film nicht mehr gut. Ja. Dann habe ich ihn nochmal gesehen, ohne den Trailer im Hinterkopf zu haben. Aber das ist eine andere Geschichte. Es kann natürlich auch sein, dass der Film am Ende ganz anders wird, als wir ihn jetzt erwarten. Dass Luke böse ist. Oder R2-D2, der neue Imperator. Das muss ich hier einfallen lassen. Ich finde es auch so krass, dass man aus so einer alten Idee noch immer so viel Profit schlagen kann. So viel, also George Lucas hat ja wirklich jeden Pfennig da viel rausgepresst. Ja, aber auch. Also hat aber auch dadurch. Videospiele, Bettdecken. Ja, aber allein durch die Bücher hast du schon allein die Möglichkeiten, die du hast, dieses Universum, was sie da erschaffen haben, was jetzt zwar nicht mehr Kanon ist, aber also, wenn ich Star Wars Produzent wäre, ich würde mir die Finger rein, dann sage ich, na, ich nehme mal hier Buch XY, nehme mir da eine gute Idee raus, nehme mir da eine gute Idee raus und die Fans lieben es eh, weil sie es schon mal gelesen haben. Und die Idee ist ja eigentlich, uralt, weil ursprünglich ist es ja eigentlich wie ein Märchen aufgebaut. Also George Lucas hat sich da mehrerer Geschichten bedient, Legenden, Mythen, Märchen, alles in einen Topf geworfen und das Ganze dann nur irgendwie in die Zukunft verfrachtet von der Story her. Und das ist eigentlich das Geheimrezept von Star Wars ursprünglich gewesen. Ja, das ist ja einfach nur richtig, richtig simple Heroes Journey Geschichte. Was anderes ist es ja nicht. Also das wird auch, also Star Wars wird ja auch echt immer noch an Filmhochschulen, was Drehbuchschreiben angehen, halt irgendwie gelehrt. Das ist halt ganz klassisch, drei Akte. Du hast den Helden, der eigentlich keinen Grund hat, irgendwo hinzugehen. Am Ende des ersten Aktes gibst du ihm den Grund, dann doch irgendwo hingehen zu können, weil ihm nichts anderes mehr hält. Ergo Star Wars 4, Luke Skywalker ist da, wieso soll der abbauen? Er hat keinen Grund. Seine Großeltern werden abgefackelt von den Stormtroopern, er kann gehen, das ist der Ende des ersten Aktes. So, und das ist halt die komplett Standard Heroes Journey und das ist Star Wars 4. Ja, das und das ist Star Wars auch, immer. Das hätte auch Mittelalter spielen können, ja. An sich ist Star Wars 1 bis 6 ist eine einzige Rise and Fall Story von Darth Vader. Was anderes ist es nicht. So, es ist Rise and Fall of Darth Vader. Das ist Star Wars 1 bis 6. Was ich halt noch ganz interessant daran finde, dass George Lucas mit Willow ja dasselbe auch probiert hat. Da hat er sich ja auch von, also irgendwelche Bibelzitate drin, Mythen, Märchen. Und da hat es halt nicht funktioniert, weil es halt ein Fantasy-Film ist. Der Film ist ja, also so ein krasser Flop war es jetzt nicht, aber es ist jetzt kein Film, über den man sprechen muss. Wir können jetzt darüber diskutieren, ob Star Wars Science-Fiction ist oder nicht. Die Diskussion hatte ich schon ganz oft so, weil eigentlich ist es ja kein Science-Fiction an sich. Eigentlich ist es ja Space Opera und nicht Science-Fiction. Du meinst ein bisschen wie 2001? Ja, nee. Ist 2001 ist Science-Fiction. Aber da steht auch Star Wars Opera 2001. Star Wars ist eigentlich von der Definition, also Science-Fiction hat sich ja irgendwie so ein bisschen gewandelt. Ne? Ach so, weil es in einer anderen Welt einfach nur... Ja, und also Science-Fiction hat ja auch ein bisschen, also ich glaube, die Definition von Science-Fiction, vielleicht werde ich auch, kriegen wir jetzt auch voll einen Shitstorm dafür, ist, glaube ich, auch irgendwie so, dass quasi dargestellt wird, wie in der Zukunft sich die Gesellschaft verändert. Also das soll so der wichtigste Punkt sein. Und es ist ja nicht der wichtigste Punkt in Star Wars, bei weitem nicht so. Ja, das ist sowieso ein Problem von Science-Fiction. Also allein der Titel sagt ja schon Wissenschafts... Märchen. Also es geht halt wirklich darum, was mit den technischen Errungenschaften der Menschheit sich entwickeln könnte dazu, gesellschaftlich, philosophisch. Und deswegen ist ja, also Blade Runner ist ja pure Sci-Fi. Ja genau, Blade Runner ist ein richtiger Sci-Fi-Film. Da geht es ja darum, wie die Roboter und so weiter. Wie die menschlicher werden. Genau, und hier, genau, 2001, weiß man auch nicht, ob es Science-Fiction ist, da geht es ja... Also auch mehr um, also die Episode mit Hell auf jeden Fall Science Fiction. Mit Metropolis zum Beispiel ist Science Fiction. Ja. Mal ganz alt irgendwie. Aber wenn man zum Beispiel sagt, Star Wars ist Science Fiction, dann ist Guardians of the Galaxy auch Science Fiction. Ja, genau, aber ist es ja eigentlich nicht. Ja, jetzt könnte man darüber reden, ob Prometheus Science Fiction ist. Man könnte auch ganz. Mit David und so weiter und so fort. Jede Geschichte, die in der Zukunft spielt, ist Science Fiction. Nee, eben nicht. Das ist ja eben gerade. Eigentlich nachdem, aber ist jetzt auch egal, wir halten uns auf mit Spannung. Aber was ich eigentlich noch sagen wollte, ich finde es cool, dass sie auch zum Beispiel die Stormtrooper sehen ein bisschen anders aus, der hat jetzt mal ein anderes Lichtschwert und dass sie auch nicht einfach nur auf Stars bauen, so, sie hätten bestimmt auch Ryan Gosling für den neuen Lichtschwert-Heini irgendwie sich holen können oder sowas. Also und das finde ich auch cool, dass sie das so machen und sich auch was trauen. Also ein paar haben sie ja drin. Das sind meine letzten Worte. Dann können wir abschließend sagen, wir freuen uns alle auf den Trailer. Haben jetzt, glaube ich, auf den Film. den Trailer haben wir ja schon gesehen. Ja, also man hätte wahrscheinlich jetzt noch gut 2 Stunden füllen können mit dem Thema. Aber wir wollen es jetzt einfach mal dabei belassen. Sagen, wir freuen uns alle drauf. Ja, genau. Und wenn der Film rauskommt, haben wir wahrscheinlich eine Woche später ihn schon alle gesehen. Dann reden wir vielleicht nochmal drüber, wie unsere Erwartungen erfüllt oder nicht erfüllt wurden. Richtig. Und bis dahin viel Spaß noch beim Lesen, Zuhören und Filme gucken. Haut da rein. Tschüss.